Kollege Ulrich Pick, der im Augenblick von Istanbul aus die Ereignisse und Entwicklungen verfolgt. Herr Pick, wir melden heute Morgen, ein Trauermarsch, der eigentlich stattfinden sollte, sei abgesagt worden. Stimmt das und was sind die Hintergründe? Ja, es ist so, dass Mehdi Karoubi, der Viertplatzierte bei den Präsidentschaftswahlen, angekündigt hatte, er wollte für heute einen Trauermarsch veranstalten. Trauer gehört ja mit zu den Grundfesten des schiitischen Glaubens. Und gestern Abend hieß es schon auf seiner Internetseite, das Ganze findet nicht statt. Dieser Trauermarsch sei verboten worden. Und wenn man sich das Ganze mal vor Augen führt, dann zeigt das wirklich schon an, dass hier ein Riss wirklich auch zwischen den Theologen und den Machthabern sich andeutet. Denn Trauern ist eigentlich eine Grundfeste des schiitischen Glaubens. Und wenn man das jetzt verbietet, und wir wissen ja alle, dass es zahlreiche Opfer gegeben hat in den vergangenen Tagen und Wochen, dann ist das schon ein sehr, sehr übles Zeichen. Sie beschreiben es, haben es heute Morgen auch in dem Bericht beschrieben, den Sie uns überspielt haben. Sie sprechen von einem stärker und größer werdenden Riss zwischen der Geistlichkeit und den Machthabern. Was tut sich da im Augenblick? Also wenn ich das richtig beobachte, ist es so, dass seit dem Amtsantritt von Ahmadinejad es ja nicht mehr so ist, dass der Iran, wie wir das immer sehr, sehr unscharf gesagt haben, ein Mullah-Staat ist. Die Theologen haben an Macht verloren. Das Zentrum der Macht ist verschoben worden und zwar hin ja zu den Pasdaran, zu den Basij. Quasi das ganze System hat eine stark nationalistische und auch militaristische Note bekommen. Die Theologen haben an Einfluss verloren. Das sehen Sie nicht nur auch daran, dass beispielsweise nie so viele, so wenig Theologen in der Majlis, also im Parlament sind wie heute. Was interessant ist, ist, dass Ayatollah Montazeri, der designierte Nachfolger von Khomeini einst, er wurde dann unter Hausarrest gestellt, einer von 15 Groß-Ayatollahs, Majlis Taqlid heißt diese Position, das ist wirklich das Höchste, was man im schiitischen Theologie erreichen kann, dass er davon vorgewarnt hat, dass hier die Grundfesten der ganzen Islamischen Republik wackeln könnten. Und wenn man sich wirklich anschaut, wie es momentan aussieht, sind immer mehr Theologen auf Seiten von Mousavi und der Präsident Ahmadinejad hat im Grunde genommen kaum Rückendeckung von der theologischen Geistlichkeit. Aber was Sie beschreiben, scheint ja, wenn ich es richtig verstehe, darauf hinzudeuten, dass das Machtgefüge wirklich ins Schwanken gerät und dass das sozusagen auch ein Prozess ist, der jetzt andauern könnte? Ja, ich denke vor allen Dingen, es ist für dieses ganze System nicht heilsam, wenn wie gestern Theologenverbände zu Demonstrationen aufrufen, wenn es wie letzte Woche in Gom, in der heiligen Stadt, wo eigentlich das Machtzentrum, das Geistliche zumindest dieser Republik liegt, wenn da Theologen auf die Straße gehen. Was auffällt, ist wirklich, dass Ayatollah Khamenei als geistlicher Führer von seinen eigenen Leuten, also von den Theologenbrüdern sozusagen, weniger und weniger Rückendeckung bekommt. Und er muss sich natürlich halten dort. Er hat auch gar keine andere Chance, aber dass im Grunde genommen hier Risse zu sehen sind zwischen einem militärischen Flügel, den Ahmadinejad darstellt, mit den Revolutionsgarden, den Pasdaran, also der rohen Gewalt hinter sich und denen, die sagen, eigentlich gehen uns hier die Fundamente der Islamischen Republik verloren und wir schwimmen dorthin, ja sagen wir vielleicht wie Chile oder wie Argentinien in den 70er Jahren. Noch kurz ein Wort abschließend vielleicht zum Streit um das Wahlergebnis. Womit ist da zu rechnen in den nächsten Tagen? Also ich gehe davon aus, dass es natürlich weiterhin Proteste gibt. Für morgen ist auch eine Kundgebung, soweit ich weiß, angesagt. Da will man Luftballons steigen lassen. Also ganz, ganz friedlich. Wir müssen auch abwarten. Es gibt ein Gerücht, dass morgen Khamenei wieder die Freitagspredigt halten wird. Er ist schwer unter Druck und deswegen wird er wieder auf die Kanzel steigen, würden wir jetzt sagen. Und da müssen wir abwarten. Generell denke ich, es wird sich in längeren Abständen werden sich Proteste einschleichen und weiter fortsetzen. Vieles erinnert an die Zeit vor der Revolution, wo es ähnliche Prozedere gab. Ulrich Pick über die Situation im Iran live aus Istanbul.